So behandelt der Jude sein Dienstmädchen. Der alte Müller Böhm und seine Frau sind in großer Aufregung und Sorge. Vor 4 Wochen ist ihr einziges Kind, die 23-jährige Rosa, von daheim fortgegangen. Sie wollte eine Stelle als Dienstmädchen suchen. Ein Vermittlungsbüro in Wien hatte geschrieben, es wären einige Stellen frei. Rosa solle nach Wien fahren. Sie käme zu einer sehr feinen Herrschaft und würde einen hohen Lohn erhalten. Daraufhin hatte Rosa ihre Sachen gepackt und war mit dem nächsten Schnellzug nach Wien abgereist. Seit dieser Zeit hatten die Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Obwohl sie versprochen hatte, recht fleißig zu schreiben, war nicht einmal eine Karte von ihr angekommen. »Es wird doch der Rosa nichts passiert sein«, sagt Frau Böhm zu ihrem Mann. Der alte Müller zuckt nur die Achseln, brummt etwas in seinen Bart hinein. In diesem Augenblick klopft es. Die Mutter Böhm eilt zur Türe. Ein Briefbote ist es. »Die Rosa hat geschrieben«, jubelt die alte Frau und springt munter wie ein junges Mädchen auf ihren Mann zu. In der Hand hält sie einen Brief. Zitternd vor Aufregung greift sie nach einer Haarnadel und öffnet damit die Briefhülle. »Vater, schnell, such meine Brille! Ich muss sie wieder einmal verlegt haben!« Der Müller lacht. »Oh Mutter, du hast doch die Brille auf deiner Nase sitzen!« Nun lacht auch die Müllerin. Schnell entfaltet sie den Brief und beginnt zu lesen. Je länger die Mutter liest, desto ernster, desto blasser wird sie. Der alte Müller merkt das. »Was ist denn los, Mutter? Zeig doch her, was Rosa geschrieben hat!« Er nimmt ihr den Brief aus der Hand und liest ihn laut vor. »Meine lieben guten Eltern, ich hätte euch schon lange schreiben können, aber ich wollte euch nicht beunruhigen. Ich wollte nicht, dass ihr Angst um mich habt. Aber nun muss ich euch doch alles sagen, es geht nicht anders. Als ich in Wien angekommen war, erwartete mich am Bahnhof ein Mann. Er zog seinen Hut und war sehr freundlich zu mir, aber ich merkte gleich, dass er ein Jude war. Er führte mich in das Vermittlungsbüro. Dort musste ich gleich Geld bezahlen. Dann ließ man mich 3 Tage warten. Ich hungerte, damit ich wenigstens das Übernachten bezahlen konnte. Als ich dann wieder in das Büro kam, gab mir der Jude eine Fahrkarte nach England. Dort wäre eine Stelle für mich frei, sagte er. Eine andere habe er leider nicht gefunden. Ich musste wieder unterschreiben, dass ich dem Juden Geld schulde, und dann brachte er mich zum Zug. 2 Tage und Nächte musste ich reisen, als ich durch das schöne Deutschland fuhr, vorbei an Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, Mainz, Köln und Aachen. Da war mir, als riefe eine Stimme mir zu, »Geh nicht fort, bleib in Deutschland!« Von Ostende nach Dover fuhr ich mit dem Dampfer. Es herrschte Sturm und viele Reisenden wurden seekrank. Ich bekam Heimweh, bevor ich englischen Boden betreten hatte. In London musste ich wieder in ein jüdisches Vermittlungsbüro und wieder musste ich unterschreiben, dass ich dem Juden für seine Bemühungen einen hohen Betrag schulde. Erst dann kam ich zu meiner neuen Herrschaft. Wieder waren es Juden. Ich bekam nur ganz wenig Lohn, aber arbeiten musste ich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Zu essen gab man mir fast gar nichts. Die Jüdin behandelte mich wie ein Stück Vieh. Ich wurde dauernd beschimpft. »Du blöde Goya, du dummes Vieh, du faules Aas!« Solche Schimpfworte warf mir die Jüdin immer wieder an den Kopf, auch wenn ich noch so fleißig war und mich noch so plagte. Der alte Jude und seine 2 Söhne ließen mir erst recht keine Ruhe. Tag und Nacht stellten sie mir nach. Einmal wollten sie sogar meine verschlossene Zimmertüre aufsprengen. Ja, liebe Eltern, das war eine furchtbare Zeit. 14 Tage lang konnte ich das alles noch ertragen, dann aber war ich am Ende meiner Kraft. In meiner Verzweiflung wollte ich mich mit Gas vergiften. Im letzten Augenblick rettete mich ein gütiges Geschick. Ich lernte zufällig die Frau eines deutschen Kaufmannes kennen, die mit ihrem Manne nach London gekommen war. Und diese lieben Menschen halfen mir. Sie zahlten das, was ich den Juden schuldig war, sie befreiten mich aus der Sklaverei, sie kauften mir sogar eine Rückfahrkarte. Und übermorgen, meine lieben Eltern, übermorgen bin ich wieder bei euch. Ich kann es gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ich zähle die Stunden, Ich zähle die Minuten und Sekunden, bis es endlich soweit ist. Ja, meine lieben guten Eltern, ich habe viel mitmachen müssen in diesen Tagen, aber ich habe auch viel gelernt. Ich habe den Juden kennengelernt, so wie er ist. Der Jude ist ein Teufel. Ich werde diesen Teufel hassen, solange ich lebe. Und ich werde immer an den Spruch denken, den ich gestern gehört habe. Die deutsche Frau, ob klein, ob groß, der Jude nennt sie Goya bloß. Er hasst sie und er schändet sie und plagt sie schlimmer als das Vieh. Will sich ein Mädchen rein erhalten, dann darf es nicht bei Juden walten. Will es im Lebenkampf bestehen, dann darf es nicht zum Juden gehen. Aber nun, meine lieben Eltern, macht euch keine Sorgen mehr um mich und übermorgen bin ich wieder bei euch. Eure glückliche Rosa.